10 Kilometer Stauweg an Bergungsarbeiten und A61 Koblenz Richtung Mönchengladbach zwischen Dreieck Jackerath und Mönchengladbach-Güderath 8 Kilometer Stau. Deutschlandfunk. Das Feature. Hast du kein bisschen Glück? Lass auch das Träumen zurück. Oh, ist das Leben ohne Glück schwer. Manchmal nur traurige Ironie. Nicht mehr. Das ist, glaube ich, das Problem, ne, an dem tschechischen Bier. Man sagt so schön, wir gehen auf ein Bier und man geht aber nie auf ein Bier. Und wenn man in Tschechien auf ein Bier geht, bleibt man wahrscheinlich so lange in der Kneipe sitzen, bis man rausgeworfen wird. Mag sein, dass es schon nach Mitternacht ist. Die üblichen Geschichten werden erzählt, die noch nie gestimmt haben. Männer und selbstverständlich nur Männer trinken Brüderschaft, obwohl sie sich gerade zum ersten Mal sehen. Und der hagere Mann am hinteren Tisch bestellt sich einen letzten Kaffee. Er sieht als einziger zufrieden aus. Und jetzt lacht er wieder wie ein Kind. A on tehdy ještě sekal kosou trávu tady na návsi. Dnes už se to dělá jaksi strojově. Er hat damals noch mit der Sense auf dem Dorfplatz Gras gemäht. Das macht man heutzutage nicht mehr. Heute macht man das eigentlich maschinell. Während also alle immer betrunkener werden, sitzt er an einem Tisch, umgeben von Freunden. Er wird heute 40 Jahre alt. Er feiert das mit ungeheuren Knödelbergen und literweise Kaffee. Und jetzt fängt er an, in Reimen zu sprechen, über die Apokalypse. Und er dichtet und hört nicht auf. Der Mond rückt ein Stück näher an die Erde heran und hört ihm zu. Das Universum verstummt für den Splitter einer Sekunde. Kommt ein Dichter in die Kneipe oder das Petr-Prinzip. Ein Feature von Tabea Sörgel und Martin Becker. Man kann Petr überhaupt nicht in einem Satz irgendwie beschreiben, das geht nicht. Also dafür ist er einfach zu groß. Hier vorne ist das Papier, da hinten ist alles Plastik. Das wird dann nach Farben und Sorten getrennt. Das ist also das, was die Bewohner der Prager Vororte übrig lassen. Papier, Kunststoff, Folie und Karton werden sortiert und dann nach China verschifft. Die PET-Flaschen erfahren eine Sonderbehandlung, weil sie unterschiedlich wertvoll sind. Rote und blaue bringen das meiste Geld. Und der Rest vom Rest, das, was wirklich keiner mehr will, wird auf die Mülldeponie geschafft. Das ist es, was die Prager produzieren. Petr ist die rechte Hand des Maschinisten, der die Presse bedient. Alles steht und fällt mit ihm, weil er der zuverlässigste Stammarbeiter ist. Eine Müllsortieranlage in den sanften Hügeln Mittelböhmens. Landkreis Kladno. Ehemaliges Tagebaugebiet. Vom alten Reichtum geblieben sind nur der ausgehöhlte Untergrund und Umweltprobleme. Kamene Scherovice ist ein Dorf wie viele in dieser Gegend mit Dorfplatz und Dorfweiher. Am Dorfrand liegt die Müllsortieranlage, eine Halle hoch wie ein Dom. Also früher waren die Prager nicht so geizig. Heute ist es nichts im Vergleich mit damals. Da wurden hier schon mal 5.000, 7.000 tschechische Kronen in einem Portemonnaie gefunden. Ringe, Handys. Die Leute waren dumm damals. Das sind die Prager Geizhälse. Damit können wir, arme Dorfschlucker, uns nicht messen. Und hier fährt das dann weiter und dann geht's schon zur Müllverarbeitung. Unten in der Halle wird der Abfall vorsortiert. Oben am Band folgt die Feinarbeit. Die Müllsortiererinnen und Müllsortierer tragen rote Anzüge. Auf dem Rücken die deutsche Aufschrift Saubermacher. Nun sind wir hier ein ganz normales Team. Früher gab es hier mehr Zank. Aber diese Leute, die den Stunk gemacht haben, sind jetzt Gott sei Dank weg. Und wir sind ein ganz normales Team. So ganz normale Menschen irgendwie. Petr arbeitet ohne Handschuhe. Als einziger am Band, weil er das so will. Das sieht man seinen Händen an. Schluss, denn wir müssen jetzt unseren Arbeitsplatz aufräumen. Nun wird es staubig sein, ihr Prager Intellektuellen. Petr ist erschöpft und schmutzig von den 8 Stunden am Band. Er wird gleich die Treppe fegen, unter die Dusche gehen und auf seinen Bus nach Hause warten. Nach Feierabend hackt er Holz, stundenlang. Trinkt einen Kaffee nach dem anderen, hört Radio und ist nicht unglücklich, wenn er an den nächsten Tag denkt. Das Leben ist ein Fluss. In seinem Fall ein unendlicher Strom von Flaschen und Joghurtbechern, leeren Farbeimern, nicht mehr geliebtem Spielzeug. Ich hatte im September eine Operation. 1 Jahr lang habe ich in mir sozusagen eine Zeitbombe herumgetragen, einen Leistenbruch. Wäre das gerissen, daher sehe ich das Leben pragmatisch. Irgendwie stehe ich dem Tod relativ ausgeglichen gegenüber. Wenn er kommt, was kann man dagegen tun? Nichts. Der Tod ist die einzig traurige Sicherheit in unserem Leben. Wo liegt eigentlich dein Maximum? Wie viel Bier hast du mal geschafft, Martina? Darf ich das jetzt im öffentlich-rechtlichen Radio sagen? Du musst es sogar. Dafür kriegst du ein Bier. Wenn du es jetzt sagst, gebe ich dir nachher ein Bier aus, okay? Ich weiß nicht, ob ich mich daran erinnern kann. Also ich habe ziemlich, ich glaube, ich würde 9 sagen. An diesem Tag wurde ich zum Schnittpunkt jeder Misere und jedes Unglücks, die meine arme Seele und mein armer Kopf in ihren unerforschten, feuchten Höhlen zu bergen vermochten. Und sofort, gleich im Augenblick des Aufwachens, wurde es mir klar. Und bevor ich die Augen öffnen konnte, sagte ich schon laut: Verdammte Scheiße! Die erste Klasse war äußerst selten dem normalen Staatsbürger kaum zugänglich. Sie war nur so in Prag und in den größten Städten. Es war zum Beispiel zu einem Promotionsgastmahl oder wenn die sowjetischen Gäste kamen zu besuchen. Es war so scheinnobel, sehr teuer und also sehr bespitzelt. Jeder Kellner war ein Naderer. In den niedrigeren waren sie es auch, aber in den erstklassigen Kneipen waren sogar einige Tische abgehört. Also, wenn das wirklich stimmt, was irgendwer irgendwann mal beim Bier gesagt hat, dann sind die Kneipen für uns Tschechen sowas wie Kirchen. Da feiern wir unsere Messen. Und die fleißigsten Kirchgänger sind wir Dichter. Die zweite Klasse, das war so, ein gepflegtes Restaurant, wohin man ab und zu essen kommen konnte. Jedoch die dritte Klasse war die verbreiteste. Dort hat man noch gekocht, also die altböhmischen Gerichte wie Schweinebraten mit Knödeln und Sauerkraut und so weiter. Dort hat man Bier ausgeschenkt und die Rauchwolke hat sich noch in Grenzen gehalten. Für uns ist jeder Tag ein Sonntag. Und der Rausch ist die Beichte. Und die Geschichten sind die Oblaten, die das Leben persönlich uns auf die Zunge legt. Mit jedem einzelnen Bier taufen wir uns neu. Und dann war die vierte Klasse, wo schon kaum was zum Essen serviert wurde. Höchstens Presswurst oder Bierkäse. Wir taufen uns auf die Namen Rabal und Havel, Topol und Kaudal, Hackel und Rudisch. Wir saufen und taufen uns einen ganzen Tag und eine ganze Nacht. Ach, was vergessen wir das? Was irgendwer irgendwann mal beim Bier gesagt hat. Wir sind mittlerweile beim Pfeffi. Wir gehen nicht in die Kneipe, wir sind die Kneipe. Aber am nächsten Morgen, und das ist ja das Unglück, sind wir alle ein Häufchen Elend, ein Jammerbild, eine einzige Menschenruine. Der Rausch hat uns zerkaut und ausgespuckt. Wir fallen vom Glauben ab. Der 3. Februar 1996 in Prag war eiskalt und unerbittlich. Bohumil Hrabal, 82 Jahre alt, der Held der Helden, der Freund der Katzen, der schriftstellende Biertrinker, öffnet das Fenster seines Zimmers auf der orthopädischen Station des Krankenhauses Nabulovce, um die Tauben zu füttern. Unfall, Selbstmord, wie auch immer, er stürzt aus dem 5. Stock in den Tod. Und die Eisenbahner treten Stunden später in einen Streik, der das Land lahmlegt. Ihm zu Ehren, flüstert man sich zu. Und das Bier in den Kneipen schmeckt plötzlich ganz salzig, als wären die Gläser mit Tränen ausgespült. Natürlich, nach dem kommunistischen Umsturz sind sehr viele Literaten sozusagen in die Kneipen gedrängt worden. Denken wir an Bohumil Hrabal und andere. In den Kneipen konnte man plus minus alles sagen, was man am Herzen gehabt hat. Stanislav Komarek, Professor, Biologe, Philosoph, Schriftsteller und Hummelzüchter, liebt die Kneipe und das Bier. Wäre da nur nicht der Zigarettenqualm? Die dicke Rauchwolke hat natürlich zu diesen Kneipen auch gehört, genauso wie das billige Bier. Das Bier ist immer noch im Vergleich mit Westeuropa billig. Aber damals war es praktisch umsonst. Vielleicht noch das Brot war also vergleichend subventioniert wie das Bier. Spricht man mit tschechischen Schriftstellern über die Kneipe, dann fällt früher oder später sein Name. Bohumil Hrabal, der Volksheld aus Nymburk, der die härtesten Arbeiten machen musste, danach in die geliebte Kneipe ging und über all das schrieb. Er hat sogar ein Wort für das erfunden, was beim Bier passiert. Bafeln. Der Bafler bafelt und lässt sich nicht unter den Tisch bafeln. Sie haben aber wirklich Rum oder Wodka zusammen mit Bier getrunken. Das gab eine gewisse Freiheit. Es war teilweise sozusagen die Freiheit der Ratten in der Kanalisation. Die Freiheit der Menschen, die sozusagen unter der Entscheidungsgröße des Mikroskops der Staatsmacht lagen. Ja, wir müssen ein Bestellung. Der Bafler ist wie gefangen in einem reißenden Redefluss. Er ist eine nicht zu stoppende Sprechmaschine. Ein menschgewordener Wahnsinn an Geschichten, erlebt oder erdichtet oder erlebt und dann erdichtet oder erst erdichtet und dann erlebt. Zum Wohl. Tak je to samozřejmě všem Das ist natürlich für uns, die wir Chabal schätzen und ehren. Gewissermaßen als unseren Literaturguru. Ein Begriff, der uns die Haare zu Berge stehen lässt. Dieses Baveln. Es ist ein ähnliches Klischee wie Paris, die Stadt der Liebe. Oder das zackige Deutschtum. Wann immer der Tscheche an sich in Schwierigkeiten war, ist er in die Kneipe geflohen. Schon im 19. Jahrhundert, weil man beim Bier Tschechisch sprechen konnte. Der Kaiser und die deutsche Sprache waren das Maß aller Dinge. Viel später dann, zur Zeit des Kommunismus, konnte man nur im stickigen Zigarettenqualm der Kneipe überhaupt zu Atem kommen. Worte sind sozusagen die Menschen vom Rande der Gesellschaft, was auch die Werktätigen von den sozusagen unfeinen Berufen waren und dann verschiedene deklassierte Menschen, auch deklassierte Intellektuelle. Zur Zeit der sowjetischen Okkupation standen Künstler und Intellektuelle unter Generalverdacht. Die Dissidenten wurden verhört, zermürbt und ins Gefängnis geworfen. Schriftsteller Václav Havel, einer der berühmtesten Unterzeichner der Charta 77, einer Petition gegen Menschenrechtsverletzungen durch das Regime, saß allein 5 Jahre in Haft. Später wurde er der erste frei gewählte Präsident nach der samtenen Revolution im Winter 1989. Sieht man Dokumentationen über sein Leben, dann steht sein Bierglas, sogar bei politischen Verhandlungen, immer in Reichweite. Das ist etwas, was in Deutschland nicht so oft vorkommt. Hier war es aber ganz, ganz geläufig. In den 50er Jahren sind tausende Menschen aus der Uni rausgeschmissen worden. Meine Eltern sind nicht einmal auf die Hochschule gekommen. Aber viele Menschen sind zum Beispiel im 4. Jahr dann entlassen worden, haben doch Fenster gewaschen oder die Stadtkanalisation geputzt. Nach dem Jahre 1960 war es schon erträglicher, aber nach dem Jahre 68 ist eine zweite Welle gekommen, die praktisch bis zur Revolution 89 dauerte. Kommt ein Dichter in die Kneipe und sagt, wisst ihr was? Wir haben die Nazis überlebt, wir haben die Russen überlebt und woran krepieren wir jetzt? An einem beschissenen Einkaufszentrum. Ich weiß, eine Zeit lang war 6 Bier eigentlich ein Standard, was ich getrunken habe in der Kneipe. Und nach 6 Bier wusste ich, das ist das, womit ich noch klarkomme. Nach 6 Bier kann ich noch nach Hause fahren. Aber nicht mit dem Auto. Nee, da war ich, glaube ich, auch noch keine 18. Es klingelt. Vor der Tür steht der kleine, schmale Rotzlöffel von nebenan in seinem schmuddligen Wollpullover. Man weiß nicht genau, lächelt er oder ist sein Gesicht vor Nervosität verzerrt? Der Junge ist nicht da, um das neugeborene Kalb anzusehen. Er will auch nicht die Hasen im Hof streicheln. Er ist gekommen, um sich Bücher auszuleihen, die es bei ihm zu Hause nicht gibt. Meine Eltern konnten mir zwar finanziell nicht so viel bieten, trotzdem hatte ich das Glück, in einer normalen Familie aufzuwachsen, mit beiden Eltern. Aber wie ich immer sage, mein Vater hatte mich sehr gern und war eigentlich viel zu lieb zu mir. Er hätte mich früher biegen sollen, als der Baum noch jung war. Und meine Mutter? Die war sehr eigen. Mein geschwätziges Mundwerk habe ich wohl von ihr geerbt. Als Kind liest Petr ununterbrochen. Als Jugendlicher schreibt er sogar eine Weile Kurzgeschichten, lässt es dann aber wieder sein. Er gehört zu den Klügsten seiner Klasse. Trotz seiner unübersehbaren Begabung geht Petr nach der 9. Klasse von der Schule ab. Im Sommer, in dem er 15 wird, im alles umwälzenden Jahr 1989. Man kann es Ironie des Schicksals nennen, dass wir im letzten Schuljahr in Heimatkunde noch was über die Verteidigung der sozialistischen Heimat gelernt haben. Und nach den Sommerferien kam dann bald schon die Wende. Nach der Ausbildung arbeitet er 2 Jahre lang als Lebensmittelverkäufer. Dann schmeißt er hin. Ich habe den Beruf hauptsächlich aus 2 Gründen aufgegeben. Erstens wurde in den Läden sehr viel geklaut und wir Verkäufer mussten bezahlen, wenn die Kasse nicht gestimmt hat. Und zweitens bin ich ein Mensch, der ausspricht, was ihm auf der Zunge liegt. Das passte nicht so gut in diesem Beruf. Deshalb habe ich dann freiwillig aufgehört. Ist das wohl wirklich nur ein Augenblick, in dem sich dein Leben entscheidet? Und wenn ja, was passiert denn da? Ein falscher Satz zur falschen Zeit? Ein schlechter Traum? Eine enttäuschte Hoffnung? Was entscheidet darüber, ob du deine Talente entfalten darfst oder sie unterdrücken musst, um zu überleben? Gibt es einen Moment, in dem etwas in dir zerbricht? Was soll das denn für ein gotterbärmliches Prinzip sein? Eine Weile arbeitet Petra als Bäcker, bevor er sich Mitte der 90er bei der Müllsortieranlage in Kamene-Scherowice bewirbt. Auch hier hat er Ärger mit seinem Chef, einem Deutschen, und haut ab. Es dauert 10 Jahre, bis er wieder dort anheuert und sich unersetzbar macht. Skutečně, protože já, když jsem se sem přistěhoval před 10 lety, tak on byl první člověk, který mě tady pozdravil vůbec a zároveň mě začal zasvěcovat do tajů vesnice. On, když člověk přijede z města do vesnice, tak spousta věcí nezná, takže on mě začal informovat, jak se to tady dělá s popelnicema a spousta dalších konkrétních věcí. Als ich vor 10 Jahren hierher gezogen bin, war er tatsächlich der erste Mensch überhaupt, der mich in diesem Ort gegrüßt hat. Und er hat mich in die Geheimnisse des Dorfs eingeführt. Wenn man aus der Stadt aufs Land zieht, weiß man nicht, wie alles so läuft, was man zum Beispiel mit den Mülltonnen macht. Der Prager Fotograf und Autor Igor Maljewski besitzt ein Haus in Čelechovice, Petres Heimatort. 120 Häuser, Kneipe, leerstehende Multifunktionshalle, Dorfplatz mit großer Wiese. Dort fanden in sozialistischen Zeiten die Maifeiern statt, wovon noch die Flaggenhalter in den Stämmen der alten Bäume ringsum zeugen. Nach einigen Monaten dieser kommunikativen Freundschaft habe ich mich dann entschlossen, ihn zu mir nach Hause auf einen Kaffee einzuladen. Dabei hat sich herausgestellt, dass ich der erste Mensch überhaupt war, den er jemals zu Hause besucht hat. So musste auch ich ihm einige Dinge beibringen, zum Beispiel, dass man auch irgendwann wieder aufsteht und geht. Dass Petre in vielen Dingen sehr entschieden ist, macht zwischenmenschliche Beziehungen nicht einfacher. Zum Beispiel geht er prinzipiell nicht in die Kneipe. In meinem Dorf gehe ich eigentlich nicht unter Leute. Wenn ich das Bedürfnis habe, mit jemandem zu sprechen, dann fahre ich nach Strašice. Dort ist ein kleines Buffet, wo ich ein paar Leute habe, die ich immer wieder treffen kann. Die mag ich viel lieber. Ein tschechischer Dichter also, der das Bier verabscheut. Was er akzeptieren kann, ist Tequila. Ruhig auch ohne Salz und Zitrone. Ich bin jemand, der unvermittelt reagiert. Wenn jemand scheiße zu mir ist, bin ich scheiße zu ihm. Und wenn er lieb zu mir ist, dann bin ich auch lieb zu ihm. Eine ganz einfache Regel. Igor verhilft Petro zu seinem ersten offiziellen Auftritt als Dichter. 2009 lädt er ihn zu seiner Lesebühne EKG in Prag ein. Domov tvůj. Es verbindet uns tatsächlich eine tiefe Freundschaft. Deswegen war es für mich eine ganz natürliche Entwicklung, dass er irgendwann angefangen hat, mit uns bei EKG aufzutreten. Er ist ein sehr unmittelbarer Mensch und macht eine sehr eigene Kunst. Ja, ciò che amam porano, decidi per la semeste paro, che a sento canto questo. Petras Dichtung existiert nur mündlich. Er schreibt nichts auf. Er improvisiert. Ob er nun am Sortierband, am Hackklotz oder auf einer Bühne steht. Und er erfindet nichts. Er fasst in Reime und schmiedet zu Versen, was er aus eigener Erfahrung kennt. Er verwandelt sein beschwerliches Leben in Poesie. Und ist doch ohne Zweifel ein echter Dichter, dieser Typ, der nicht in die Kneipe geht und jeden Tag 8,5 Stunden Müll sortiert. Ich habe früher manchmal davon geträumt, Archäologe zu werden. Die Ausgrabungen interessieren mich sehr. Ich würde am liebsten so schnell wie möglich dieses Dorf verlassen, weil ich die kleinbürgerliche Mentalität kaum ertrage. Aber wie man so schön sagt, man muss mit den Füßen auf den Boden bleiben. Ich mag Prag auch sehr. Ich könnte es mir gut vorstellen, dort zu leben. Obwohl Prag manchmal auch gefährlich sein kann. Aber ich liebe es, durch das historische Prag zu schlendern. Hast du diese ganzen Helden eigentlich oder einige der Helden mal getroffen in der Kneipe? Hast du die mal gesehen? Gibt es die Dichter in der Kneipe wirklich, über die wir hier die ganze Zeit versuchen zu reden? Klar. Das ist eigentlich auch das Schöne, auch an Orten wie Prag, wobei man das vielleicht auch nicht denken würde, aber es gibt Kneipen, wo die Leute einfach sind und man kann mit denen reden, wenn man das will und die sind ganz normal. Ich ging los mit dem entschlossenen Schritt eines Menschen, der weiß, was er tut. Die Trinkdringlichkeit und die Depression trippelten an meiner Hüfte, jede von einer Seite eingehakt, worüber Menschen, an denen wir vorbeiliefen, den Kopf verdrehten und zischten. Ach, diese Lüstlinge heutzutage, dass die sich nicht schämen, die Schweine. Also, ich erklär mir das so. Es gibt das Peter-Prinzip. Das ist ein Klassiker der Management-Theorie. Es besagt, stark vereinfacht, dass jeder Beschäftigte so lange aufsteigt, bis er das Höchstmaß seiner Unfähigkeit erreicht hat. Am Ende sind deshalb alle Positionen mit Leuten besetzt, die ihrer Aufgabe nicht gewachsen sind. Dann gibt es noch den Fall, dass das begabteste Mitglied einer Hierarchie bis zum Minimum seiner Talente absteigt. Darunter kommt gleich die Robbenkrankheit, die Schnapspest, das absolute Nichts. Und an diesem knapp über Nullpunkt richtet sich das Individuum mit einem Mal zu seiner vollen Größe auf. Sagen wir, ein Müllsortierer entpuppt sich plötzlich als Dichter. Als wäre das im Grunde schon immer klar gewesen. Ob das dann einer merkt, ob das überhaupt irgendwen kümmert, ist eine ganz andere Frage. Das ist das Petter-Prinzip. Ein Prager Friedhof, 2-3 Jahre vor der samtenen Revolution. Dem Totengräber macht seine Arbeit sichtlich Freude. Die Vögel, die Eichhörnchen, die frische Luft, das Trinkgeld der Hinterbliebenen. Ein Unmensch, der da nicht anfängt zu pfeifen. Irgendwann hat der Totengräber mal Stuckateur gelernt. Irgendwann ist er durch Kläranlagen gekrochen. Irgendwann hat er sich den Hintern aus der Hose geheizt, als Heizer. Als wir noch im Zustand einer Bananenrepublik gelebt haben, hatten wir die Wahl, entweder uns selbst zu beweinen oder über uns zu lachen. Und wir haben uns für die bessere Alternative entschieden, über uns zu lachen. Eine Kneipe, ein Café, irgendwas dazwischen. Ein bisschen in der Prager Peripherie, zu weit jedenfalls für die Touristen. Das Lokal ist auf alt gemacht. Es existiert erst seit einigen Jahren. An einem Tisch in der Nähe des Eingangs sitzt Václav Kahuda, Jahrgang 1965. Kocht gern Gulasch und schreibt. Hat all die miesen Knochenjobs hinter sich, durch die man durch musste, um in Tschechien Dichter zu werden. Die Berufe, die ich ausgeübt habe, waren wirklich untrennbar mit den Kneipen verbunden. Das gehörte dazu. Man ist arbeiten gegangen, danach ist man zusammen in die Kneipe gegangen und nach Hause kam man nur, um zu schlafen. Das waren die zwei Punkte, zwischen denen sich das Leben bewegt hat. A und B. Arbeit und Kneipe. Nach der brutalen Niederschlagung des Prager Frühlings im Jahr 1968 und der Besatzung durch die Sowjettruppen bildet sich in der Tschechoslowakei eine kulturelle Parallelgesellschaft, die gegen das Regime aufbegehrt. Der legendäre Underground. Für den ist Václav Kahuda damals ein bisschen zu jung. Und doch geht ihm dessen Geist in Fleisch und Blut über. Die Kneipen im Zentrum, wie zum Goldenen Tiger oder zum Kater, konnte man an einer Hand abzählen. Das waren die klassischen chabalschen Kneipen, diese brechenvollen Superkneipen, wo Pilsner gezapft wurde. Und wir waren damals die jungen Spunde ohne Geld. Dort saßen die ganzen Dissidenten, aber natürlich auch die Spitze mit am Tisch. Das waren so Leute wie Egon Bondi. Kahuda und seine Kumpels treffen sich in den 80ern in der alten Schmiede im Prager Stadtteil Branik. Am Rand. Nicht golden. Nicht kitschig. Natürlich nicht. Er gründet einen literarischen Almanach mit seinen Kollegen. Erste Auflage, 6 Stück. Kahuda ist dabei, als Tři Sestry, eine der bekanntesten Punkrock-Bands Tschechiens, sich formieren. Er schreibt Texte für sie. 1990 nehmen die Musiker ihr erstes Album in der Kneipe auf. Der Titel, frei übersetzt, in der alten Schmiede brennt der Baum. Das war eigentlich die Schlüsselepoche zwischen Kindheit und Erwachsensein, wo uns bildlich gesprochen die Flügel gewachsen sind, wo wir uns als Gruppe zusammengefunden haben, unsere Ideen gefunden haben und dann sind wir losgeflogen. Die alte Schmiede ist längst Geschichte. Und in den heutigen Kneipen gibt es sogar Nichtraucherräume. Die alten Zeiten sind vorbei. Ich bin sehr sentimental. Es wird mit den Jahren immer schlimmer. Und dann fließen kurz die Tränen in dieser neumodischen Retro-Kneipe in der einstigen Peripherie. Und was hilft? Das Bier. Es gibt ja das Gleichnis mit dem halbvollen oder halbleeren Glas. Ich kann entweder traurig sein, dass das Bier schon halb leer ist, oder mich darüber freuen, dass ich noch ein halbes Bier auf dem Tisch habe. Also wenn ich jetzt irgendwie in der tschechischen Kneipe wäre, es würde dich nicht wundern, wenn ich um 2 Uhr nachts nackt auf dem Tisch tanze. Das wäre normal, oder was? Wenn du nackt auf dem Tisch tanzt, ja? Das würde mich wahrscheinlich sehr wundern, aber... Ich bin ja auch kein Tscheche. Aber das stimmt natürlich. Du hast das schon erlebt, es haben Männer nackt auf dem Tisch getanzt vor dir, oder? Oder sich ausgezogen und sind auf den Tisch gestiegen? sich ausgezogen, ja, das gehört dazu, glaube ich. To se nám tam ozývá náš Pipouš, to je takovej houser náš bláznivej trotl, no. Das war der Enterich. Der ist auch ein bisschen trottelig. Petr steht in seinem alten Wollpullover auf dem Hof, den er zum Teil an seinen Nachbarn Jarda verkauft hat. Jarda nutzt die Fläche als Kfz-Ersatzteillager. Im hinteren Bereich des Hofs verrosten Dutzende schrottreifer Autos. Petr gehören nur noch das Haus und die Wirtschaftsgebäude, der alte Stall, in dem früher die Kühe standen, und das Holzlager. Ich bin tatsächlich ein Dorftrottel, der Freude am Holzmachen hat. Die zurechtgesägten Scheite stapeln sich bis unter die Decke. Einen kleinen Teil gibt er Igor. Das meiste braucht er allerdings selbst. Es ist eigentlich, seitdem ich verheiratet bin, weil meine Frau am Anfang immer gesagt hat, ihr seid kalt. Deswegen bin ich jetzt so ein Holztrottel geworden, damit sie es warm hat. Aber wenn sie zu viel heizt, dann schimpfe ich wieder. Ich bin auch nie zufrieden. So liegt es zum Teil auch an mir. Irgendwann zu Beginn des neuen Jahrtausends besucht Petr wieder mal eine Heiratsvermittlungsagentur in Prag. Ich habe ein paar Zeilen geschrieben und aufgegeben. Und daraufhin hat sich jemand gemeldet, der mir nun schon seit 14 Jahren das Blut aussaugt. Meine Vampirfrau Stiepana. Stiepana stammt aus Stutze in Nimburg. Übrigens dem Heimatbezirk Bohumil-Hrabals. Sie ist ein Jahr älter als Petr, damals also 27. Und schickt ihm einen Brief mit einem Foto. 2002 heiraten sie. Sie zieht zu ihm auf den Hof. Wir führen so eine Art italienische Ehe. Das möchte ich jetzt nicht verschweigen. Manchmal ist es sehr gut, manchmal ist es sehr schlecht. Meistens ist es schlecht, das verleugne ich nicht. So muss es eigentlich sein. Wenn die Ehe langweilig ist, ist das auch nicht viel besser. Mein Vampirweib, wohin verkrochst du dich? Oh Gott, steh mir bei, verlass mich nicht. Oft staune ich mit offenem Mund. Lang schon hält unser Ehebund. Seit 12 Jahren schmückt mich des Trottels Orden. Da ist der Vampir zu meiner Frau geworden. Kommt ein Dichter in die Kneipe und bestellt ein Bier, um wieder nüchtern zu werden. Gestern hat die kleine Schwester von Emil Hackel ihren 50. Geburtstag gefeiert. Der letzte Schnaps kann also nicht lang zurückliegen. Es sind tatsächlich die wenigsten Ereignisse, die sich in Kneipen zutragen. Das war so in den 70er und 80er Jahren. Aber mittlerweile ist es nicht mehr so, dass sich Leute regelmäßig in Kneipen treffen würden und sich Geschichten erzählen. Ich weiß natürlich, dass es euer Thema ist, aber es ist leider nicht mehr so wie früher. Emil Hackel, geboren 1958, hat seinen Schulabschluss mit 10 Jahren Verzögerung gemacht. Seine Geschichten und Romane spielen früher oder später alle in Bierstuben, Bars und miesen Spelunken oder auf dem Weg dorthin. Dadurch, dass man hier immer noch 2-3 Mal die Woche in die Kneipe geht, hatte ich mehrmals dieses fast mystische Erlebnis, Leute in der Kneipe zu treffen, die dieselbe Sprache sprechen wie ich. Das passiert zum Glück immer noch. Wenn es dann zu einer zufälligen Bekanntschaft kommt, dann funktioniert plötzlich auch dieses Phänomen der Prager Kneipen wieder. Und es kommt auch vor, dass man jemanden kennenlernt und dann plötzlich bis 5 Uhr morgens alle Kühe fliegen lässt. Das ist eins der Dinge, die mich am Leben halten. Es ist egal, wie man das nennt. Man kann es ja auch eine Illusion nennen. Ja? Man geht dahin und vergisst die Sorgen oder kotzt sich dann aus beim Bier. Und alle reden drüber. und dann geht es einem besser. Oder man findet auch Inspiration und es passieren Wunder, ja. Immer wieder. Nicht immer, aber immer wieder. Ein Mann im Wollpullover steht auf einer Bühne. Etwas linkisch. Er tritt aus dem Schatten ins Scheinwerferlicht. Da, wo er niemals stand. Er ist sein Leben lang schikaniert worden. Man hat ihn für verrückt gehalten und für einen Deppen. Man hat ihn ausgelacht und ihm nicht zugehört. Man hat ihn behandelt wie den letzten Hund. Wie wird das jetzt funktionieren mit dem Publikum? Und die waren alle geschockt, erstaunt. Und der wurde auch genommen wie ein Rockstar. Das war toll. Jetzt aber steht Petr da oben. Die Leute starren ihn an. Diesen Müllsortierer aus nirgendwo, bei nirgendwo, irgendwo jenseits von Prag. Es ist einfach so. So unmittelbar. Es liegt mir auf der Zunge. Natürlich ist es keine geschliffene Sprache wie bei den großen Dichtern, aber nach der Art des Dorfes. Was einem auf dem Herzen oder auf der Zunge liegt, das kommt sofort heraus. Jaroslav Rudisch, einer der bekanntesten Schriftsteller Tschechiens, ist Mitbegründer der Lesebühne EKG. Dort haben sie ihm eine Bühne gegeben, dem Petr und seinem Prinzip. Einmal ist Petr bei einer Slam Poetry Show aufgetreten. Wir dachten mit Igor, das wäre vielleicht eine gute Idee, weil da wird ab und zu richtig auch viel so Schrott vorgelesen oder vorgetragen, was mit der Literatur wenig zu tun, auch mit der Lyrik nicht. Okay, der dachte, der macht mit. Und ja, der hat sich da ein bisschen einfach reingequatscht, der hat die anderen reingequatscht und ein bisschen reingemischt. Aber der hatte auch recht, weil die Autoren, die vor ihm gelesen haben, das war grottenschlecht, was sie da vorgetragen haben, ja. Und dann kam er auf die Reihe und die anderen aber haben die auch so ein bisschen, ja, ihn schikaniert. Und plötzlich hat er keine Lust und ist so zusammen, nicht zusammengebrochen, aber wollte einfach abhauen. Und dann hatte er aber, das Schöne dran war, eine unglaublich schöne, traurige eine Liebesgeschichte oder ein Liebesgedicht vorgetragen über sein Leben mit seiner Frau und über die Liebe im Allgemeinen. Und das war schon sehr rührend. Aber es hat die Jury oder das Publikum nicht überzeugt, ja. Aber mich schon, also uns schon, ja. Und dann sind wir einfach gegangen. Da ging sie also gleich wieder den Bach runter. Die große Karriere, könnte man sagen. Oder? Man spricht von der Konsequenz eines Typen, dessen größtes Kapital darin besteht, dass er Petr ist. Petr, Petr und wieder Petr. Und er dichtet und dichtet und hört nicht auf. Und jetzt verstummen die Gespräche in der Kneipe. Und die Landstreicher bleiben vor den Fenstern stehen und hören ihm zu. Und auf ihren mageren Schultern landen Nachtigallen und hören ihm zu. Und der Mond rückt ein Stück näher an die Erde heran und hört ihm zu. Und das Universum verstummt für den Splitter einer Sekunde. Zum Wohl. Wir müssen noch über eine Sache sprechen, die, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist. Die tschechische Kneipe und die Frauen. Es wirkt schon so, als wäre es recht männerdominiert alles. Naja, die ganze Gesellschaft ist ja ziemlich männerdominiert. Wahrscheinlich nicht, also ist jetzt etwas übertrieben, aber das ist, würde ich schon sagen, dass man das in der Kneipe noch irgendwie in einer sehr hervorgehobenen Art und Weise sieht, wie die Gesellschaft eigentlich funktioniert. Du lässt dir viel ja auch nicht gefallen, oder? Du machst auch gern schon mal Armdrücken in der Kneipe. Das habe ich tatsächlich oft gemacht, ja. Immer gewonnen? Meistens. Und was haben die Männer dann gesagt? Die haben mir meistens das Bier ausgeben müssen. Und das war dein Ziel eigentlich, oder? Ja, darum ging's mir. Die Trinkdringlichkeit saß völlig erschöpft neben mir auf dem Stuhl, denn ich trank wie ungerichtet. Was ein dummer Vergleich ist, denn ich trank wie ein Mensch, der eben darauf gerichtet war, zu trinken. Bald wollten sie mich nicht mehr bedienen, denn der Kellner beobachtete, wie die Depression immer mehr in Rage gekommen war und die Trinkdringlichkeit immer weiter unter den Tisch rutschte. Er verwies mich des Lokals mitsamt meinen Gefährtinnen, jedoch ohne den Inhalt meines Geldbeutels, der wieder zum staatlichen Zirkulationsmittel geworden war. Unglücklich und gebrochen erreichte ich Malastrana. Ein kleines unsaniertes Haus in Tschelechowice, gleich neben Petrus Hof. Hier wohnt Igor Maljewski. 20 oder 30 Leute, es gibt Live-Musik und kurze Lesungen. Aber alle sind sie eigentlich nur wegen Petre hier. Petr Vlasák. Na vršičku. Hnusí mě z toho pochov stojí. Ach, bože, bože, radost to mám sotva dvojí. Mit seinen Müllsortierer-Pranken packt Petr den Mikrofonständer und legt los. Als hätte er sich schon immer vor Publikum über sein Liebesleben, die Engstirnigkeit seines Dorfes, die Bosheit des Schicksals und die Schönheit der Welt in Rage gedichtet. Unterbrochen nur von seiner Tochter, die ihn zur Ordnung ruft, als es ihr zu bunt wird. Doch Petr hört sie gar nicht. Nach seinem Auftritt verschlingt Petr mehrere Portionen Gans und Knödel. Bald wird er unruhig. In seinem ausgebeulten Wollpullover steigt er die Treppe hinunter, geht durch das Hoftor und ist weg. Das Fest für ihn ist dann noch in vollem Gange. Auf Wiedersehen! Aber das ist tatsächlich eine Welt, wo man nicht wirklich weiß, ist es eine Hölle oder ist es sie nicht. Man geht da rein und kommt sehr schlecht raus. Aber man ist ja auch wie im Bann. Man trifft Leute, die dir einfach ganz wunderbare Geschichten erzählen. Und du sitzt da und hörst zu und dann kommt plötzlich der Besitzer und erzählt dir von irgendwelchen Theaterstücken oder von den Plänen für gestern und für morgen. Und dann trinkt man noch einen Schnaps und dann redet man über Gott und die Welt. Und das ist schön. Und dann ist plötzlich 4 Uhr morgens. Und jetzt ist keiner mehr da. Und die Stühle sind schon hochgestellt. Und draußen schweigt die Nachtigall. Und Petr liegt in seinem Bett und träumt. Und die Stadtstreicher streichen längst wieder durch die Stadt. Und jetzt kommt er also, der Augenblick, den wir alle fürchten wie den Tod. Der tagtägliche Schlag in die Magengrube. Der Punkt, an dem es kein Zurück mehr gibt und niemand mehr spricht. Und der Kellner sagt, wir schließen jetzt. Kommt ein Dichter in die Kneipe oder das Petr-Prinzip. Ein Feature von Tabea Sörgel und Martin Becker. Wir schließen jetzt! Mit Texten und Stimmen von Martina Lisa, Emil Hackl, Václav Kahuda. Wir schließen jetzt! Dobro noc! Stanislav Komarek, Igor Maljewski, Jaroslav Rudisch, Filip Topol und Petr Vlasák. Es sprachen Robert Bester, Jürgen Franz, Ronald Funke, Eva Hosemann, Andreas Leupold, Martin Rentsch, Michael Stiller und Johannes Würdemann. Wir schließen jetzt! Technische Realisation Judith Rübenach und Dietmar Rötzel. Übersetzung und Sprachberatung Martina Lisa. Wir schließen jetzt, verdammt nochmal! Regieassistenz Mara May. Regie Martin Becker. Redaktion Walter Filz. Produktion Südwestrundfunk mit dem Deutschlandfunk dem Mitteldeutschen Rundfunk und dem Tschechischen Rundfunk 2015. Wir machen zu, jetzt!